Okay, fangen wir an? Fangen wir an? Hier wurden Fragen gestellt. Warum John G. Lake Ministries? Warum nicht Christus Ministries? Warum nicht Neuer Mensch Ministries? Gute Frage. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig es ist, sich einen guten Namen auszudenken, der nicht schon benutzt wird, zu dem du eine Webseite machen kannst. Einen Domänennamen, der noch frei ist. Es ist lächerlich, wie schwer das ist. Und über den Namen John G. Lake Ministries habe ich hart mit mir gerungen und lange überlegt, denn wir sprechen ganz selten über John Lake. Er ist nicht im Brennpunkt unseres Dienstes. Einer der Hauptgründe ist, dass uns dieser Name von der Familie Lake übergeben wurde. Oder besser gesagt, sie gaben uns die Erlaubnis, diesen Namen zu benutzen. John G. Lake Ministries. John Lake selbst hat diesen Namen nie benutzt. Sein Name dafür war der Internationale Apostolische Rat. Und das ist tatsächlich auch unser registrierter Name, International Apostolic Council, genauso wie auch John G. Lake Ministries. Tatsächlich haben wir eine Liste verschiedener Namen, die wir benutzen. John G. Lake Ministries kann man abkürzen mit JGLM. Und die Abkürzung JGLM kann auch übersetzt werden mit Jesus gibt dem Leben Bedeutung. Denn John Lake steht für uns nicht im Mittelpunkt. Trotzdem gibt es da draußen viele Gruppen und Gruppierungen, die sich auf John Lake beziehen, die aber keinerlei Verbindung mit ihm haben, keine historische Beziehung oder Nähe zu ihm und auch kein Recht, seinen Namen zu benutzen. Deswegen findet man in ihren offiziellen Unterlagen auch keinen Verweis darauf. Sie sagen dann eher, unser Dienst basiert auf John Lake oder basiert auf John G. Lakes Arbeit im Jahr 1930. Denn sie können den Namen nicht legal benutzen, denn die Rechte dafür wurden uns gegeben. Deswegen versuchen sie, drum herum zu kommen. Und der Grund, warum wir ihn benutzen, liegt darin, dass wir zu Beginn nur das Heilungsseminar gehalten haben, den DHT, das Divine Healing Technician Training. Die Bezeichnung Divine Healing Technician hat John Lake benutzt, um die Leute zu beschreiben, die bei ihm trainiert wurden, besonders im Thema Heilung. Und darauf beziehen wir uns mit unserem Heilungsseminar. Wir benutzen hierfür den Namen, den uns die Familie gegeben hat. Das ist das, was Menschen suchen, wenn sie nach John G. Lakes Lehre suchen. Deswegen tragen wir diesen Namen, damit wir von Menschen gefunden werden, die nach seiner Lehre suchen. Aber wie gesagt, ist das nicht unser Fokus. Und ich überlege seit Jahren, ob wir den Namen benutzen sollten oder ob wir ihn nicht benutzen sollten, ob wir ihn ändern oder den Namen vielleicht noch für einen Teil des Dienstes benutzen und alles andere unter einem anderen Namen führen. Mein Sohn kann euch eine Geschichte davon erzählen, dass wir inzwischen um die 80 verschiedene Domainnamen gekauft haben. Manche Namen haben wir nur deswegen gekauft, weil es etwas mit dem zu tun hat, was wir tun. Und wir möchten nicht, dass jemand anders den Namen kauft und etwas anderes damit macht. Ein Namen, den ich kaufen konnte, was mich sehr überrascht hat, weil er noch erhältlich war, ist der Domainname für die Heiligenbewegung, das Saints Movement. Seit Jahren sprechen Christen darüber. Und wir konnten es kaufen. Wir konnten den Namen kaufen. Er gehört jetzt uns. Wir können ihn verwenden in unseren Büchern und in dem Magazin, das wir herausgeben. Es wird um die Bewegung der Heiligen gehen. Gott hat uns das ermöglicht. Als wir den Dienst hier begannen, war ein Name, den wir benutzen wollten, neben anderen, New Creation Embassy, die Auslandsvertretung der neuen Schöpfung. Ich mag den Namen, denn er hat mit dem zu tun, was wir tun sollten. Wir sollten Botschafter Gottes sein, Botschafter, die die Geburt des Königreichs begleiten. Es hat mit der neuen Schöpfung zu tun, dem wichtigsten Aspekt, den wir vermitteln wollen, und das mag ich. Aber neben uns gibt es eine Gemeinde mit dem Namen Christ Embassy. Das könnte für Außenstehende verwirrend sein. Es gibt immer wieder Menschen, die zu uns kommen, obwohl sie eigentlich nach nebenan wollten und umgekehrt. Es ist manchmal schwierig, den richtigen Namen zu finden. Die Gemeinde neben uns wird Ende März ausziehen. Also werden meine Predigten in Zukunft nicht mehr von ihrer Musik begleitet werden. Sonst würde es bestimmt eines Tages ein Musikduell geben, das hin und her geht. Bei der Namensfrage haben wir uns schließlich für Dominion Life entschieden. Leben in der Herrschaft Gottes. Ich war im Militär und das Militär liebt Abkürzungen, Akronyme. Deswegen haben wir das Kürzel IAC für das International Apostolic Council, für das Internationale Apostolische Council. Aber IAC bedeutet auch Internationale Apostolische Kirche. Das ist der Name für den Zusammenschluss aller Kirchen, die wir gründen. Unsere örtliche Gemeinde hier, die Dominion Life International Apostolic Church, ist eine lokale Gemeinde. Aber wir gründen IAC-Gemeinden überall in der Welt. Viele von Ihnen benutzen Dominion Life in ihrem Namen. Aber es gibt auch viele andere Gemeinden, die Dominion Life im Titel haben. Das bedeutet nicht, dass sie mit uns verbunden sind. Man muss sich informieren, um das herauszufinden. Und es ist lustig, denn viele Leute haben zu uns gesagt, ein christlicher Dienst sollte nicht nach einem Menschen benannt sein. Und wieder andere sagten, nennt es doch Curry Blake Ministries. Aber das kommt mir so begrenzt vor. Und auch der Name John G. Lake Ministries kommt mir sehr begrenzt vor. Deswegen mag ich International Apostolic Church lieber, weil es nicht so begrenzt ist. Und es zeigt die Richtung, in die wir gehen wollen. Natürlich könnten wir auch einen anderen Namen benutzen. Wir haben darüber nachgedacht. In Denver benutzen wir den Namen Logos Glaubenskirche. Der Grund dafür war, dass alle über Rema sprachen, also darüber ein Wort von Gott zu hören. Aber wir wollten diejenigen sein, die das Wort Gottes tun. Und wir wollten die Rema-Bewegung nicht herabwürdigen. Gott segne sie. Wir wollten eine andere Betonung setzen. Eigentlich mag ich keine Namen von Menschen im Namen eines christlichen Dienstes, aber der Grund war, dass uns diese Rechte gegeben wurden, uns anvertraut wurden. Und weil John Lake sehr wichtig für unsere Familie war und auch in meinem Dienst, sah ich kein Problem darin. Dazu kommt, dass dieser Name es anderen möglich macht, uns und diese Lehre zu finden. Und man merkt bald, dass es nicht um John Lake geht. Ich mag die Beschäftigung mit der Pfingstbewegung. Deswegen sprechen wir hier auch über andere Leute als John Lake. Aber vermutlich werden wir den Namen John G. Lake Ministries beibehalten und es wird immer eine Webseite dazu geben. Aber das ist nicht alles, was wir machen wollen. Und wir wollen noch mehr machen. Wir werden das Dominion Bible Institute eröffnen. Wir kümmern uns um die JGLM Live Teams. Für mich ist wichtig geworden, dass es nicht mehr so sehr um Namen geht. Viel wichtiger ist, was wir tatsächlich tun, wessen Leben wir ändern können. Das ist, was zählt. Die Frage hier lautet, gestern haben wir darüber gesprochen, dass man sich selbst sterben soll. Und du nanntest besonders die Musiker, dass jeder Musiker sich für eine Zeit lang zurückziehen muss. Gibt es noch einen Grund dafür, dass du Musiker hervorgehoben hast? Nein, außer dass ich weiß, dass Musiker Musik lieben und deswegen ein gutes Beispiel dafür sind. Es geht um alles, was du liebst und es kann jeden betreffen. Ich habe einfach nur ein Beispiel gebraucht. Natürlich auch, weil die Arbeit von Musikern ein wichtiger Teil der Kirche ist. Wir können auch über die Liebe zu Autos reden, aber Autos spielen in der Kirche häufig keine große Rolle. Es geht einfach um das, was du liebst und um die Frage, die dir Gott stellt, wen liebst du mehr? Häufig ist es so, dass, wenn du dieser Sache stirbst, dann lässt dich Gott sie wieder aufnehmen und du wirst häufig besser, als du vorher warst. Vielleicht liegt es auch daran, dass in der gleichen Zeit Gottes Geist in dir arbeitet. Johnny, who was it? Johnny Carson? The answer is, yeah. Yes, we ja, das hier werden wir gleich machen. And let's see here. Nope, not even going to touch that one. Okay, now. Wir werden zu dieser Frage später noch zurückkommen. Woher wissen wir, dass die 66 Bücher der Bibel wirklich alle sind, die wir lesen sollen? Ist es möglich, dass es nach Gottes Willen noch mehr Bücher für uns gibt? Nein, das ist nicht möglich. Und der Grund, warum ich das sage, ist folgender. Ich habe bereits darüber gesprochen, dass der erste Korintherbrief eigentlich der zweite Korintherbrief ist. Ihr erinnert euch. Also könnten wir uns fragen, warum wir den ersten Brief nicht lesen können. Aber Gott ist groß genug, um sicherzustellen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Er wird sein Wort bewahren. Now, the other thing though, even in textual criticism, when you look at text, it's amazing because there was this thing out. Vor einigen Jahren gab es den sogenannten Bibelcode. Sie gaben jedem Wort der Bibel einen numerischen Wert und als sie die Analyse machten, stellten sie fest, dass die Sortierung der Bücher Sinn macht. Und wenn ich darüber spreche, die Bücher der Bibel in eine chronologische Ordnung zu bringen, geht es mir nicht darum, das Wort Gottes durcheinander zu bringen. Ich sage einfach nur, dass es leichter wäre, sie zu lesen. Ist euch das schon mal passiert? Ihr schreibt und verschickt zuerst eine lange SMS und danach eine kurze SMS. Trotzdem ist die kurze SMS eher angekommen. And you send them quickly. You know, you send the long one and it takes a while for it to go. And then a short message, you send and it goes quick. And the second one is a short one and it gets there first. You ever seen that? And then when you get it, you're like, what is that? Half a word. And then the other one comes in. Okay. So ähnlich geht es einem auch, wenn man die Bibeltexte nicht in chronologischer Ordnung liest. Aber wenn du es in chronologischer Ordnung liest, dann kannst du erkennen, wie es zusammenpasst. Du kannst sogar sehen, wie die Kirche gewachsen ist und wie die Antworten Gottes sich diesem Wachstum angepasst haben. Hier ist der Grund, warum wir wissen, dass die Bibel genau das Buch ist, was es sein soll. Es ist sehr einfach, auch wegen dem Bibelcode, der erstaunlich ist. Wenn man das erste Buch Mose und das zweite Buch Mose vergleicht, findet man einen Code, der sich immer wieder wiederholt. Ein bestimmter numerischer Code. Dieser Code ist zu finden vom ersten Buch Mose zum zweiten Buch Mose. Es gibt keine Unterbrechung und er überlappt mit dem nächsten Buch und es geht so weiter. Auch von Maleachi nach Matthäus. Wenn nun ein neues Buch in dieses Intervall geschoben werden würde, würde das Muster zerstört werden. Daraus kannst du auch schließen, dass Markus 16 an genau der Stelle steht, wo es stehen sollte. Denn wenn du die Verse von Markus 16, 15 bis 20 rausnimmst, würde dieses Muster zerstört werden. Viele Leute sagen, Markus 16 ist nicht die schönste Bibelstelle. Vielleicht ist es nicht die schönste Bibelstelle, die du gelesen hast. Für die Apokryphen gibt es auch inhaltliche Gründe, warum sie diese Bücher nicht in der Bibel akzeptiert haben. Wenn du sie liest, stellst du fest, dass sie richtig entschieden haben. Denn die Aussagen widersprechen verschiedenen Bibelstellen. Das Wort Gottes, was uns vorliegt, ist genau das, was wir brauchen, um jeder Situation zu begegnen. Es gibt uns alle Informationen, die wir brauchen. Es erlaubt uns außerdem, in Situationen hineinzuwachsen. Und das Phänomenale ist, dass dieses Buch jede Frage beantworten kann, die die Menschheit stellt, obwohl es eher klein ist. Das allein schon zeigt die Göttlichkeit des Autors. Ich habe mich ein bisschen mit Textkritik beschäftigt, natürlich nur oberflächlich. Interessant ist, dass, wenn du biblische Texte verstandesmäßig auseinandernehmen willst, du schnell verwirrt wirst. Aber wenn du einfach darauf vertraust, dass es Gottes Wort ist, dann wird sich auch beweisen, dass es Gottes Wort ist. Jetzt lasst uns in den Kolosserbrief zurückgehen. Okay, now this is Colossians. Wir haben den Kolosserbrief aus dieser Übersetzung gelesen, die sehr nah am Original griechisch ist. Jetzt werde ich aus der Weymouth-Übersetzung vorlesen, über die ich gestern gesprochen habe. Sie ist sehr gut darin, die Informationen, die im Text sind, darzustellen. Und der Grund, warum ich euch diese andere Version vorlese, ist, dass ich möchte, dass ihr die Fülle der Bedeutungen gehört habt. Ich lese euch die Einleitung zu diesem Brief vor. Dieser Brief gehört in eine Gruppe von Briefen, in der auch der Epheserbrief oder der Philemonbrief ist. Er ist vermutlich in Rom geschrieben worden im Jahr 63. Kolossae war eine Stadt in Phrygien im römischen Asien, gelegen am Fluss Lykos. Es wurde zerstört durch ein Erdbeben im 7. Jahr der Regierungszeit Neros. Die Gemeinde dort war nicht von Paulus gegründet, sondern von Epaphras, Kolosser 1, Vers 7 und 4, Vers 12. Der Brief entstand anlässlich eines Besuches von Epaphras bei Paulus, weil er mit ihm über die Entwicklung in Kolosse sprechen wollte. Es ging um bestimmte eigenartige Lehrmeinungen, die eventuell zu einer frühen Art des Gnostizismus gehörten. Paulus schreibt hier, weil er die Autorität und die Lehre von Epaphras unterstützen möchte. Kolosser 1, Vers 1. Paulus, Apostel Christi Jesu, nach dem Willen Gottes, und Timotheus, unser Bruder, dem Volk Gottes und den gläubigen Brüdern in Kolosse, die in Christus sind. Möge euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, zuteil werden. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir unablässig für euch beten, weil wir von eurem Glauben an Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zum ganzen Volk Gottes habt, wegen der Hoffnung, die für euch im Himmel aufbewahrt ist. Von dieser Hoffnung habt ihr schon gehört, in der Botschaft von der Wahrheit der guten Nachricht. Denn sie hat euch erreicht und bleibt bei euch, so wie sie sich auch in der ganzen Welt verbreitet hat und dort immer mehr Frucht bringt, wie sie es unter euch seit dem Tag getan hat, an dem ihr sie zum ersten Mal gehört habt und die Gnade Gottes wirklich kennengelernt habt, wie ihr sie von Epaphras, unserem geliebten Bruder, gelernt habt. Er ist für euch ein treuer Diener Christi an unserer Stelle. Und darüber hinaus hat er uns von eurer Liebe berichtet, die vom Geist inspiriert ist. Aus diesem Grund haben wir von dem Tag an, an dem wir diese Nachricht erhalten haben, nie aufgehört, für euch zu beten und darum zu bitten, dass ihr mit der klaren Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, begleitet von gründlicher Weisheit und Unterscheidungsvermögen in geistlichen Dingen, damit euer Leben des Herrn würdig und ihm vollkommen wohlgefällig sei, während ihr die Ergebnisse rechter Handlungen jeder Art zeigt und in eine umfassendere Erkenntnis Gottes hineinwachst, da seine Macht so herrlich ist. Möget ihr mit jeder Art von Kraft gestärkt werden und bereit sein, alles mit Geduld und Langmut zu ertragen und dem Vater zu danken, der uns dazu befähigt hat, unseren Anteil am Erbe des Volkes Gottes im Licht zu empfangen. Ihr könnt hier schon den Unterschied zwischen dieser Übersetzung und der von Wiest hören. Diese hier ist viel knapper, aber auch sehr leicht zu lesen und auch sehr genau. Sie ist jedoch sehr nah am Griechischen. Man erkennt hier, dass das Griechische noch mehr Worte hat. Dann sagt er in Vers 13, es war Gott, der uns befreit hat aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis. Ich liebe diese Formulierung. Es war Gott, der uns befreit hat aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis. Und wenn ihr den Begriff Herrschaftsbereich der Finsternis hört, dann wisst ihr, dass der Herrschaftsbereich zu Satan gehört. Und Satan hat ihn von Adam. Denn Satan sagte zu Jesus, wenn du mich anbetest, dann werde ich dir die Herrlichkeit aller Königreiche geben, denn mir wurde sie übergeben, und ich kann sie geben, wem immer ich will. Und woher hat Satan diese Herrschaft? Er hat sie von Adam. Und woher hatte sie Adam? Von Gott, der zu ihm gesagt hat, ihr sollt über die ganze Erde herrschen. Und Adam hat dann seine Herrschaft an Satan gegeben. Aber weil es Satan war, wurde diese Herrschaft finster. Dank sei Gott, der uns aus der Herrschaft der Finsternis befreit hat. Ausmaß und Art der Herrschaft, die Satan jetzt ausübt, entspricht der Herrschaft Adams. Es ist die gleiche Herrschaft. Aber Jesus hat uns zurückgebracht. Jesu Herrschaft ist größer als die, die Adam hatte. Sie ist also nicht nur alles, was Adam hatte, sondern es ist noch mehr. Er schreibt, es ist Gott, der uns aus der Herrschaft der Finsternis befreit und uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt hat, indem wir unsere Erlösung, die Vergebung unserer Sünden haben. Christus ist die sichtbare Darstellung des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene und Herr der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde das Universum, alles im Himmel und auf der Erde geschaffen. Sichtbares und Unsichtbares, Throne, Herrschaften, Fürstentümer. Ein Fürst ist einfach ein Herrscher über ein bestimmtes Gebiet. Und wir werden nirgendwo in der Bibel Fürsten genannt, sondern Könige. Und Könige haben Autorität über Fürsten. Fürstentümer, Mächte, alle wurden durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen Dingen. Und in und durch ihn ist das Universum ein harmonisches Ganzes. Das ist gewaltig. In ihm und durch ihn. Darüber hinaus ist er das Haupt seines Leibes, der Kirche. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er selbst in allen Dingen den ersten Platz einnehme. Denn es war der gnädige Wille des Vaters, dass die Gesamtheit der göttlichen Vollkommenheiten in ihm wohnen sollte. Die Gesamtheit der göttlichen Vollkommenheiten soll in ihm wohnen. Und Gott hat die Absicht, das Universum durch ihn mit sich selbst zu versöhnen und Frieden zu stiften, durch sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, um durch ihn alles auf Erden und alles im Himmel mit sich selbst zu versöhnen. Und euch, die ihr einst entfremdet und in eurem Geist sogar feindlich gesinnt wart, inmitten eurer bösen Taten, hat er nun in seinem menschlichen Körper durch seinen Tod mit Gott versöhnt, um euch heilig und fehlerlos und untadelig in seine Gegenwart zu bringen. Wenn ihr in der Tat immer noch fest am Glauben als eurem Fundament festhaltet, ohne jemals von eurer Hoffnung abzuweichen, die auf der guten Nachricht ruht, die ihr gehört habt, die in der gesamten Schöpfung unter dem Himmel verkündet wurde und in der ich, Paulus, zum Dienen berufen worden bin. Jetzt kann ich Freude finden inmitten meiner Leiden für euch und ich fülle in meiner eigenen Person das aus, was in den Leiden Christi für seinen Leib, die Kirche, fehlt. Ich bin dazu berufen worden, der Kirche in der mir von Gott anvertrauten, verantwortungsvollen Position zu ihrem Nutzen zu dienen, damit ich Gottes Botschaft vollständig überbringen kann, die Wahrheit, die von allen Zeitaltern und Generationen geheim gehalten wurde, nun aber seinem Volk offenbart wurde, wie es sein Wille war, bekannt zu machen, welch großer Reichtum an Herrlichkeit für die heidnische Welt in dieser Wahrheit enthalten ist. Die Wahrheit, dass Christus in euch ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn predigen wir, indem wir alle ermahnen und alle mit aller Weisheit belehren, damit wir alle in die Gegenwart Gottes bringen, die durch Christus zu diesem Zweck vollkommen gemacht wird. Jetzt hör zu, es ist fantastisch. Deswegen, dass ich wie ein ernsthafter Kämpfer all meine Kraft aufbringe im Vertrauen auf die Macht dessen, der in mir mächtig am Werk ist. Dass ich meine ganze Kraft aufbringe, damit ich mich auf den verlasse, der in mir wirkt. Hört ihr? Er hat die Kraft nicht ausgeübt, um etwas zu tun, sondern er hat sich angestrengt, um sicherzustellen, dass sein Glaube auf Gott beruht. Deswegen schreibt er auch, dass diejenigen, die glauben, in seine Ruhe eingetreten sind. Er sagt sogar, lasst uns arbeiten, damit wir in seine Ruhe eingehen. Arbeitet angestrengt, damit ihr in seine Ruhe eingeht. Das hört sich sehr nach einem Widerspruch an. Lasst uns richtig hart arbeiten, um auszuruhen. Wir werden uns richtig anstrengen, um auszuruhen. Hör zu, Glauben bedeutet zur Ruhe kommen. Und wenn du nicht zur Ruhe kommst, bist du nicht im Glauben. Manchmal ist zur Ruhe kommen der härteste Kampf, den du führen kannst. Wenn ich davon spreche, dann fällt mir ein Beispiel ein. Als wir noch jung waren, hatten wir eine Tochter namens Erika, die dann verstarb. Dann hatten wir einen Sohn und dann wurde uns eine zweite Tochter geboren namens Crystal. Zu diesem Zeitpunkt war Rebecca noch nicht da. Es war Ende 1981. Erica war an einer Lungenentzündung gestorben. Zu dieser Zeit starben auch andere Leute, zum Beispiel Footballspieler daran, also gesunde, starke, junge Männer. Erica starb schnell daran. Kurz nachdem wir Erica begraben hatten, hatten wir jedem erzählt, dass Gott uns eine andere Tochter geben wird, dass wir noch eine Tochter haben werden. Gott wird uns eine Tochter geben. Er ist nicht für Ericas Tod verantwortlich, aber er wird uns trotzdem eine andere Tochter geben, die wie ein Zwilling zu der Verstorbenen sein wird. Und es ist eine Sache zu glauben, dass man noch ein weiteres Kind haben wird, aber eine andere Sache, jedem zu erzählen, dass wir eine weitere Tochter haben werden. Ein Zwilling zu der verstorbenen Tochter. Und sie wird gesund sein. Denn Erica ist mit einem Hämangiomen-Tumor geboren worden. Einem großen Tumor, der an ihrer Zunge war. Ein schrecklicher Anblick. Wir sagten nicht nur, dass Gott uns einfach ein weiteres Kind geben wird, sondern wir sagten das sehr detailliert. Denn 1982 hatten wir gehört, dass wir das haben können, was wir bekennen. Und daran glaubten wir. 9 Monate später wurde Crystal geboren. Sie war wie ein Zwilling zu Erica. Wenn man sich die Bilder nebeneinander anschaut, kann man sie nicht auseinanderhalten. Keines unserer Kinder hatte irgendein gesundheitliches Problem, als Crystal geboren wurde. Aber plötzlich, aus dem Nichts heraus, sah es aus, als würde sie eine Lungenentzündung entwickeln. Daran war unsere erste Tochter gestorben. Wenn deine zweite Tochter an der gleichen Krankheit leidet, die deine erste Tochter umgebracht hat, denkst du sofort, oh nein, nicht schon wieder. Und versteht bitte, dass ich euch hier nur ein Zeugnis gebe. Das ist keine Handlungsanweisung für euch. Ihr müsst mir das Folgende nicht nachmachen. Zu dieser Zeit hatte ich sehr viel im Wort Gottes gelesen und ich war absolut überzeugt, genauso wie ich es jetzt bin, dass Gott meine Kinder mir gegeben hat. Ich will nicht sagen, dass es eine Sünde ist, aber ich habe es damals als falsch empfunden, meine Kinder irgendwem anders anzuvertrauen, also meine Verantwortung an jemand anderen abzugeben. Denn das hatte ich bei meiner ersten Tochter gemacht. Ich hatte sie in die Obhut der Ärzte übergeben und sie starb. Und deswegen, als unsere zweite Tochter geboren wurde, traf ich die Entscheidung, dass ich nie wieder meine Verantwortung für Kinder, die mir Gott gegeben hat, an jemand anderen abgebe. Sie sind in meiner Verantwortung. Ich werde beten, ich werde Gott glauben, aber ich werde sie niemand anderem anvertrauen. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe Tag und Nacht in der Bibel gelesen. Ich habe daraus Schlüsse gezogen. Und ich war von der Wirklichkeit überzeugt, dass Gott heilt, sogar nachdem ich meine erste Tochter verloren hatte. Und ich will es deutlich sagen, als sie das erste Mal eine Lungenentzündung bekam, und sie bekam häufig eine Lungenentzündung, da sind wir mit ihr in ein Krankenhaus gefahren. We were down in Carthage, Texas. We were in Tatum, Texas. Wir wohnten bei Carthage, in einer ganz kleinen Stadt. Eine Wohnung noch nicht mal so groß wie dieser Raum. Sie bekam eine Lungenentzündung, die man sogar in ihrem Atmen hören konnte. Wir setzten sie in das Auto und fuhren nach Carthage, das ungefähr 30 Meilen entfernt lag. Als wir dort angekommen waren, sagten sie uns, dass sich ihre Lungen schnell füllen würden und dass wir dringend etwas tun müssten. Sie konnten aber nichts für uns tun. Wir müssten sie nach Longview bringen, das ungefähr 45 Meilen entfernt liegt. Sie könnten einen Krankenwagen für den Transport rufen, aber sie wüssten ehrlich nicht, ob Crystal so lange warten kann. Deswegen sagten sie uns, wir könnten sie auch hinbringen. Wir sagten, dass wir das tun wollten. Sie gaben uns die Adresse, wir stiegen ein und fuhren los. Wir beteten den ganzen Weg. Und als wir dort waren, machten sie erstmal Röntgenaufnahmen. Aber ihre Lungen waren vollständig frei. Nichts zu sehen. Wir hatten also jetzt schon dieses Beispiel. Wir hatten schon einen Sieg errungen. Dann zogen wir um in die Sherman-Denison Metropolitan Area. Es war ein sehr kleines Haus. Nur einen Block weit entfernt. Eine sehr kleine Wohnung, vier kleine Zimmer. Zwischen zwei Zimmern lag ein kleiner Flur mit dem Bad. Und mein Bett stand so, dass ich meinen Kopf auf das Bett legen konnte und in das Kinderzimmer blicken. Crystal hatte eine doppelseitige Lungenentzündung, die wir hören konnten. Wir konnten das Rasseln hören und wie es schlimmer und schlimmer und schlimmer wurde. Und wir taten alles, was wir nur tun konnten. Wir beteten, wir proklamierten, wir machten alles. Es ist eine dieser Sachen, wo du dich fragst, okay, jetzt haben wir alles gemacht, was sollen wir nur tun? Jetzt haben wir alles gemacht und nichts davon scheint zu funktionieren. Wir hatten zwei Möglichkeiten. Wir konnten sagen, das alles funktioniert doch nicht, und sie dann zu einem Doktor bringen. Oder auf dem Wort Gottes stehen bleiben. Das war keine einfache Wahl. Ich hatte schon eine Tochter begraben müssen. Am Abend brachten wir sie ins Bett. Und wenn wir das Licht ausgemacht hatten, hörten wir, wie das Rasseln immer lauter wurde. Wir brachten sie also ins Bett und legten uns auch schlafen. Gott segne meine Frau, denn das Ganze war für sie viel schwerer als für mich. Sie sagte zu mir, was sollen wir nur tun? Was sollen wir jetzt nur machen? Und ehrlich gesagt wusste ich nicht, was ich ihr sagen sollte. Ich wusste nur eins, das Wort Gottes ist wahr. Das ist alles, was ich weiß. Ich erinnere mich, dass ich das Rasseln von Crystals Atmen in unserem Schlafzimmer hören konnte. So laut war es. Es war so laut, dass ich schließlich das Kissen nehmen und auf meinen Kopf drücken musste. Denn alles in mir wollte sie nehmen und ins nächste Krankenhaus fahren. An dieser Stelle hätte ich mir vorwerfen können, dass ich zweifle, dass ich nicht wirklich vertraue, aber das tat ich nicht. Ich hatte meinen Kopf unter dem Kissen und schlief irgendwann ein. Am nächsten Morgen, als wir aufwachten, ich habe wirklich alles geglaubt, was ich mir auf den Bändern angehört hatte. Die Predigten dieser Männer, ich war überzeugt, ich stimmte ihnen zu. Ich glaubte, dass diese Männer Gottes Willen verkünden und dass sie das Wort Gottes weitergeben. Es ist wahr, das ist das Wort Gottes. Ich bin über Glauben gelehrt worden. Ich bin gelehrt worden, wie ich es verstehen muss und wie ich darauf reagieren muss oder daraufhin handeln muss. Ich bin gelehrt worden, wie ich nicht aus Furcht handle. Und das war ein wichtiger Punkt. Als ich dann am nächsten Morgen aufwachte, fiel mir sofort wieder Crystal ein. Ich lauschte, ob etwas aus ihrem Zimmer zu hören war, aber ich hörte nichts. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Es macht dir schon etwas Angst. Und was ich tun wollte, war aufspringen und in ihr Zimmer gehen und nachschauen, ob es ihr gut ging. Aber ich wusste, wenn ich das tue, dann tue ich es aus Furcht. Also ging ich stattdessen in die Küche und holte mir etwas zu trinken. Ich bin sicher, es war eine Cola. Und danach, nachdem ich sicher war, dass ich nicht aufgrund von Angst in ihr Zimmer gehen würde, ging ich los. Ich ging nicht los, bis ich nicht wirklich sicher war, dass ich nicht aus Angst hineingehe, dass ich es nicht tue, um sicherzustellen, dass sie noch lebt. Als ich in das Zimmer hineinkam, war es sehr still. Kein rasselnder Atem, sie war nicht im Bett. Sie saß auf dem Boden und spielte. Es ging ihr gut. Als ich davor durchs Haus gegangen war, um nach ihr zu sehen, war ich nicht verzweifelt durch die Zimmer gelaufen. Das hätte mich in Furcht gehalten. Ich ging los und habe Gott gedankt und ihn gelobt. Und ihm gedankt, dass durch Jesu Striemen die Lungenentzündung geheilt war. Es war keine Anmaßung. Ich habe nicht die Tatsachen verleugnet, als ob sie nicht da wären. Ich habe Dinge, die noch nicht da waren, ins Dasein gerufen, als ob sie da wären. I was calling those things which be not as though they were. You hear that? Ich bin nicht herumgelaufen und habe gesagt, sie ist nicht krank, sie ist nicht krank, sie ist nicht krank, sondern ich ging herum und sagte, durch seine Striemen ist sie geheilt. Und darüber spricht der Römerbrief. Die meisten Menschen, die gegen die Wort des Glaubens-Bewegung sprechen, wissen zunächst nicht, worüber sie eigentlich reden. Denn sie nehmen einzelne Aussagen, die sie vielleicht im Internet gefunden haben, die irgendwer erzählt hat. Und damit lehnen sie dann die gesamte Lehre ab. Und ich bin sicher, wenn ich diese Bewegung nicht gefunden hätte, wüsste ich jetzt nicht das, was ich weiß. Davon bin ich überzeugt. Denn zunächst war das Wichtigste, was ich gelehrt wurde, dass die Antwort im Wort Gottes steht. Das Wort Gottes ist wahr. Lies das Wort, studiere es. Und das tat ich. Und auf diese Weise stellte ich fest, dass es ein paar Sachen gab, die so, wie sie formuliert waren, nicht richtig waren, nicht vollständig richtig waren. Aber ich möchte trotzdem die Männer ehren, die sich durch Texte gequält haben, die man ihnen früh beigebracht hat, um zu der Wahrheit zu gelangen. Und deswegen sehe ich das, was wir sagen, nicht als Widerspruch an zum Wort des Glaubens, sondern eher als Vervollständigung. Ich ging also in Crystals Zimmer, nahm sie hoch, umarmte sie und schaute sie mir genau an. Es war der erste Schritt für uns. Und ich sage euch hier nicht, dass ihr das nachmachen sollt. Der Grund, warum ich das erwähne, ist, dass es für mich wichtig war. Ich musste es mir selber beweisen. Ich musste es wissen. Und wenn ich das nicht getan hätte, dann weiß ich nicht, wie es weitergegangen wäre. Ich weiß nicht, ob ich heute an dem gleichen Punkt wäre, an dem ich jetzt stehe. Irgendwann müssen wir daran glauben, dass es wahr ist. Und wir müssen handeln, als ob es wahr ist. Versteht ihr? Ich bin am nächsten Tag losgegangen und habe Nachforschungen betrieben. Ich habe Zeitschriften wie Die Stimme der Heilung und Der Herold der Heilung, das Magazin von Jack Coe, gelesen. Ich las es durch, ich studierte es. Ich hatte es auf Computerdiskette gespeichert. Ich kann es nicht lesen, ohne dass etwas passiert. Und ich kann es nicht wirklich erklären. Ich habe keine Erklärung dafür. Ich habe keine Idee. Aber ich muss diese Magazine einfach immer wieder hervorziehen. Dort stehen keine weltlichen Dinge, sondern sie schreiben über christliche Kreuzzüge und was alles passiert ist. Es ist nicht super aufregend, aber es hat etwas Bestimmtes. Ich las diese Sachen auf meinem Computer. Und wenn ich diese Sachen lese, dann lodert einfach ein Feuer auf. Der eigentliche Grund, warum ich diese Magazine las, war, dass ich die Adresse suchte von der Gemeinde von Jack Coe, denn wir waren vor einigen Jahren mal bei ihm gewesen. Also las ich die Magazine, um seine Adresse herauszufinden und fand zwei verschiedene Adressen. Ich fuhr also zu der ersten. Es war ein relativ kleines Gebäude, ein bisschen wie ein Theater. Ich hatte Fotos gefunden, die ihn im Inneren zeigten, also fuhr ich hinüber und nahm meine Kamera mit. Ich machte ein paar Fotos, ich ging einfach rein, einige Leute arbeiteten dort und kamen aus der hinteren Tür, die offen stand, und so ging ich einfach hinein. Wie ihr wisst, ist es manchmal leichter, Vergebung zu bekommen als Erlaubnis. Also ging ich durch die hintere Tür, als würde ich dazugehören, bis mich schließlich jemand anhielt und fragte, kann ich Ihnen helfen? Ich sagte zu ihm, das ist ein historisches Gebäude, ich möchte einfach nur ein paar Fotos machen. Also ging ich herum und machte ein paar Bilder. Inzwischen ist es so eine Art Musikclub, ein Ort, wo Leute hinkommen und Musik machen. Ich schoss also ein paar Fotos und ging dann weiter zu dem anderen Gebäude, das viel größer war. Jack Coe hatte es bauen lassen. Einige der Leute dort wussten gar nicht, dass Coe eine Kirche dort hatte. Inzwischen ist es wieder eine Kirche, die Kirche Gottes in Christus. Und sie liegt an der Korintherstraße. Und als ich vor einem Jahr in Shreveport war, gab es einen Gottesdienst im Live Tabernacle. In dieser Gemeinde hatte Jake Moore das erste Mal William Brennan predigen gehört. Hier wurde das Magazin Die Stimme der Heilung geboren und ich durfte in dieser Gemeinde predigen. Als ich dort war, habe ich mir das Gebäude angeguckt und ich erkannte, dass ich das Gebäude schon vorher gesehen hatte. Damals sah es ein bisschen anders aus. Und wenn ihr mich jetzt fragt, warum machst du das? Ich bin nicht dorthin gegangen, um an den Wänden zu reiben und zu versuchen, die Salbung zu bekommen, So etwas mache ich nicht. Aber mich interessiert die Bedeutung und die Verbindung zu damals. Ich bin also weitergegangen und es war erstaunlich, als wenn man in der Zeit zurückgeht. Man hat den Eindruck, es ist genauso wie in 1947. Es hat sich überhaupt nicht geändert. Du gehst rein. Das Holz knarrt, wenn du über den Boden läufst. Sie haben auch so ein großes altes Luftkühlgerät. Ich hatte auch nie vorher Bilder von William Brannan und Gordon Lindsay gesehen, wie sie gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Veranstaltung war völlig ausverkauft, bis an den Rand gefüllt. Und schließlich ging ich wieder zurück. In den alten Magazinen las ich davon, dass Jack Coe mit der Stadtverwaltung von Dallas über das Recht gestritten hatte, ein Kinderheim eröffnen zu dürfen. Denn die Leute, die dort wohnten, wollten so etwas nicht. Das war eine Wohngegend. Und er stritt mit der Stadtverwaltung so lange, bis er gewann. Und 1956 war er dann in Miami in Florida und sie nahmen ihn fest, weil er ohne eine Lizenz zu haben medizinische Dienstleistungen durchführte. Und er ging ins Gefängnis. Als er im Gefängnis war, rief er Fotografen. Er rief Fotografen zu sich ins Gefängnis, die ihn hinter Gitterstäben fotografieren sollten. Er sagte, ich freue mich, Verfolgung zu erleiden, dafür, dass ich das Evangelium predige. Schließlich kam er raus, wurde als unschuldig angesehen und kam dann hierher, um unten am See ein Kinderheim zu gründen, was dann später von der Assemblies of God-Gemeinde übernommen wurde. Er hat Heilungshäuser gegründet. Menschen konnten dort für einige Zeit bleiben. Sie verließen ihr Zuhause und wohnten dort. Anders als Heilungsräume, wo man nur einen Termin hat. Und in den ersten Tagen waren es mehr Wohnungen als Heilungsräume. Auch Dowie hatte Heilungshäuser, keine Heilungsräume. Tatsächlich haben die christlichen Wissenschaften die Heilungsräume begonnen. Aber in den Heilungshäusern wurde den Kranken täglich so lange gedient, bis sie geheilt waren. A.A. Allen gründete Miracle Valley in Arizona. Er baute sogar eine Flugzeuglandebahn. Er baute ein Krankenhaus nahe der Kirche und stattete es mit Krankenschwestern und Doktoren aus, so dass auch Menschen, die akut versorgt werden mussten, dorthin kommen konnten. Zum Beispiel jemand, der einen Sauerstofftank brauchte. Und er bezahlte das alles. Niemand, der dorthin kam, musste etwas bezahlen, sondern es wurde alles übernommen. Er bezahlte die Ärzte und die Krankenschwestern und kümmerte sich um die Kranken. Und sie würden dort bleiben bis zum nächsten Heilungsgottesdienst. Dann wurden sie in die Kirche gebracht, denn das Krankenhaus war damit verbunden. Sie rollten sie hinein, er würde für die Kranken beten und sie wurden geheilt. Out at Jack Tar Hotel out in Oakland, California or San Francisco. Und kurz nachdem er gestorben war, er starb im Jahr 79, glaube ich, kurz danach, schlossen sie die Gebäude von Miracle Valley. Sie fanden hunderte von 8mm-Filmen, die er von den Heilungsgottesdiensten hatte machen lassen. Die Filme, seine Bücher und andere Sachen holten sie alles aus den Gebäuden raus und legten sie auf einen großen Haufen im Innenhof und ließen es dort liegen, denn jemand anders hatte die Gebäude gekauft. Deswegen konnte man einfach hingehen zu diesem Haufen und sich die 8mm-Filme einfach mitnehmen. Und dort war auch ein Mann, der mir half. Er war unter A.A. Allen eingesetzt. Dieser Mann war sehr wichtig in meinem Leben, seine prophetischen Worte und andere erstaunlichen Dinge. Von ihm bekamen wir ein paar Videos und verschiedene andere Sachen übergeben. Ich versuche hier nicht in der Zeit zurückzugehen und die in Anführungszeichen Brunnen der Heilung wieder freizugraben. Ich sage nur, dass wir das wieder brauchen. Ich versuche nicht, etwas auszugraben, aber ich denke, wir sollten auf diesem Fundament aufbauen. Und wir versuchen nicht, die Salbung von Jack Coe oder von John G. Lake zu erhalten, sondern wir wollen Gott ehren. Georg Müller, einer meiner Allzeithelden, sagte einmal, ich werde diese Waisenhäuser bauen, ich werde mich um die Waisen kümmern. Und es waren schließlich 2000 Waisenkinder, um die er sich kümmerte. Sie fragten ihn, warum tun Sie das? Er antwortete, ich muss das tun. Erstens, um Gott zu verherrlichen und um der Welt zu zeigen, dass Gott ein Gott ist, der auf Gebete antwortet. Zweitens natürlich, um den Kindern zu helfen. Und drittens, um Christen zu zeigen, dass Gottes Hilfe ausreicht, auch wenn du nur Gebete hast. Er hat nie um Spenden gebeten, aber er bekam Spenden. Nahrung wurde gespendet. Was passierte, war fantastisch und fast jeder frühere Pfingstler ist auf irgendeine Weise von Georg Müller beeinflusst worden. Ich verstehe nicht, wie sich die Bewegung so weit davon entfernen konnte. Aber ich glaube wirklich, mit meinem ganzen Herzen, wenn wir uns dafür entscheiden, und Gott lässt uns Dinge entscheiden, denn er sagte zu den Israeliten, heute sollt ihr wählen zwischen Leben und Tod. Ihr habt die Wahl. Ich glaube, wenn wir uns dafür entscheiden, dies wieder zu haben, dann können wir es haben. Das glaube ich fest. Ich habe mir all diese Filme und Videos angesehen. Und während ich da saß, habe ich das Gleiche empfunden, was ich vor 30 Jahren empfunden habe, als ich auf der Couch saß und die Videos mit A.A. Allen und Jack Coe angeschaut habe. Wie ich zu Gott sagte, Gott, das brauchen wir wieder in der Kirche. Es muss sichtbar sein. Wir sollten es über das Fernsehen ausstrahlen. Menschen müssen wissen, dass Gott ein Gott ist, der auf Gebet antwortet, der sein Wort hält. Wir müssen mit unbezweifelbaren Beweisen, den Spöttern das Maul stopfen. Wir müssen in unsere Berufung aufstehen. Hört zu, das waren keine Einzelfälle. Ich könnte euch einige verschiedene prophetische Worte sagen. Sogar Dallas ist inzwischen bereit. Es ist bereit für eine Bewegung Gottes, wie sie noch nie gesehen wurde. Das hat Geschichte hier. Damit meine ich nicht nur Dallas speziell, sondern Gott möchte, dass jede Stadt für das Evangelium, für seine Wahrheit brennt. Aber wir sind jetzt nicht in jeder Stadt, sondern wir sind hier. Die Geschichte reicht so weit zurück. F.F. Bosworth war hier. Er hatte eine Gemeinde hier. Die Erweckung von Maria Woodworth Etter war hier. Jack Coe war hier. A.A. Allen war hier. Die Stimme der Heilung war hier. Ich habe eine Ausgabe von der Stimme der Heilung, die kann ich mitbringen und sie euch zeigen. Sie hatten die privaten Wohnungsadressen dieser Männer Gottes in der Zeitung ausgedruckt. Die Adresse von Kenneth Hagin war ausgedruckt. Von allen diesen Leuten. Es war fantastisch. Sie haben nicht hinter verschlossenen Mauern mit vielen Leibwächtern gelebt, sondern sie waren direkt hier. Vor einigen Jahren hatte ich eine Vision, wenn ihr es so nennen wollt, von Menschen, die sich in unserem Vorgarten versammelt haben, Kranke, Leute in Rollstühlen, auf Bahren. Sie warteten in unserem Vorgarten darauf, dass wir herauskommen, damit sie geheilt werden würden. Und während des Pensacola Revivals hat David Yonggi Cho, auch bekannt als Paul Yonggi Cho, eine Prophetie ausgesprochen. Er sagte, dass die nächste große Erweckungsbewegung Gottes genau hier in Pensacola, Florida, stattfinden wird. Er sagte, es ist wie eine Pistole. Der Hammer dieser Pistole ist Pensacola. Und der Lauf der Pistole, der den meisten Lärm machen wird, wird in Dallas, Texas sein. Die erste Erweckung in Pensacola war eine Erweckung mit Heilungen zur Rettung. Die nächste Erweckung wird nicht nur eine Heilungserweckung sein, sondern eine Erweckung, die Zeichen und Wunder von Heilung zeigt, die Menschen anziehen wird. Es wird eine vollständige Erweckung sein. Und Gott segne Steve Hill. Versteht ihr, was ich sagen will? Gott segne ihn. Er ist ein Mann Gottes, daran gibt es keinen Zweifel. Aber die Erweckung wird nicht auf einem einzelnen Evangelisten basieren. Sie wird basieren auf dem Volk Gottes. Und es wird immer Anführer geben, es wird immer berühmte Namen geben. Aber die Herrlichkeit Gottes wird dadurch sichtbar werden, dass jeder in der Lage sein wird, diese Aufgabe zu erfüllen. Denn Gott sucht nach Menschen, die zu ihm sagen, wir sind dieses Volk, lass es mit uns beginnen. Was immer wir tun müssen, um dahin zu kommen, lasst uns das tun. Lasst uns die Lasten ablegen, die wir nicht brauchen, und lasst uns jetzt losgehen. Lasst uns vom Feuer des Heiligen Geistes getragen sein. Lasst uns mutig werden. Lasst uns die Furcht besiegen. Wir werden uns keine Sorgen machen über Anklagen, über Gerichtsprozesse oder irgendetwas Ähnliches, denn wir wissen schon, sie werden kommen. Der Feind wird heulen und bellen. Er wird alles tun, um diese Arbeit Gottes zu verhindern. Aber wir müssen mutig genug sein, um zu sagen, Das ist das, was Gott getan haben möchte. Und wir werden vorwärts gehen, wir werden nicht zurückweichen. Wir werden uns nicht niederbeugen vor den sogenannten Autoritäten, die keine sind. Wir werden tun, was wir tun sollen, und darauf freue ich mich. Es wird richtig gut werden und wir werden fantastische Dinge sehen. It's going to be good. Yeah. We're going to see some neat things going on. Und ich will euch jetzt schon sagen, ich habe nicht die Absicht, Menschen um mich zu sammeln oder der einzige Prediger zu sein oder der einzige, der die Arbeit macht. Das wird nicht funktionieren. Es muss so sein, dass viele Christen aufstehen, dass sie zusammenarbeiten, dass sie miteinander arbeiten und das tun, was wir tun sollen. Versteht ihr? Im Team predigen, im Team heilen, 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche. Lasst die Kranken einfach kommen, macht einfach weiter. Die Kranken müssen auch nicht um 9 Uhr nach Hause gehen und auf den nächsten Tag warten oder auf den nächsten Heilungsgottesdienst. Sie sollen einfach kommen. Wenn ein Bruder Ruhe braucht, dann soll er einfach nach Hause gehen und ein paar Stunden schlafen. Und so lange kommt der Nächste und legt seine Hände auf. Wenn man später die Leute fragt, wer hat dir die Hände aufgelegt? Sagen sie, ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass Jesus mich berührt hat. Darauf hoffe ich. Das möchte ich so gerne sehen. Ich möchte sehen, wie Gott durch uns verherrlicht wird, so wie er durch Jesus verherrlicht wurde. Und dafür braucht es Menschen, die bereit sind, im Gehorsam loszugehen. Es ist jetzt 4:20 Uhr, 4:19 Uhr. Wollt ihr jetzt Pause machen? Und dann um 7 Uhr weiter, einen Gottesdienst machen, was immer das auch werden wird. Ich bin mir sicher, es werden Heilungen passieren. Ich will es nicht eingrenzen. Okay, dann schließen wir jetzt erstmal ab und kommen heute Abend um 19 Uhr wieder hierher. Gott segne euch. Wir sehen uns heute Abend.